es dreht sich alles im Kreis. Yo, hier ist Timo, live aus Vietnam und ihr hört Machermusik mit Wiederholt sich, es dreht sich alles im Kreis. Und es dreht sich, es dreht sich alles im Kreis. Ich hab gelernt, besser nicht zu sagen, ich besser mich. Ich tu sowieso, bin ein Produkt der Gegend, in der ich schon zu lange wohne. Zwar hat das Viertel sich verändert, doch ich mich kaum. Müsste erwachsen geworden sein, doch ich will mich hauen. Trinke jedes Wochenende, sag ich werd jetzt langsam machen. Müsste mal den Anfang machen, schieb es auf die anderen Affen. Zig Frauen links, rechts in meinem Blick, trotz meinem eigenen Trick. Gib die Schuld allein in meinem Sack. Alles gut, solange sich nicht blick. Verstrick mich selbst in meine Geschichten. Gott wird über mich richten. Ich bin mir dessen im Plan und deshalb auch schlechte Gewissen. Schalter umgelegt und vergessen. Zeichne doch euch eine Karikatur. Wir müssen töten, um Fleisch zu essen. Menschen sind auch nur ein Teil der Natur. Sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Vorsätze für morgen sind wie sie ausgesprochen sind. Sei ehrlich zu dir selbst. Bleib so wie es ist. Egal was du versprichst, bei dir ändert sich nichts. Sei ehrlich. Hast du ehrlich gewissen? Du hast dich selber beschissen. Sei ehrlich. Alles war wieder verschieden. Du hast dich wieder bewiesen. Es tut mir leid. Ich kann's nicht lassen. So bin ich eh. Ich sage nie wieder, verdräng das Gewissen am Morgen danach. Wisch mir das Hängische vor meiner Schulter, reiche dem Teufel die Hand. Ich lenke mich ab, lebe mich aus, rede es mir ein, aber rede mich raus. Belüge mich selber, doch lebe nichts drauf. Jedes Mal wieder die Seele verkauf. Ab sofort nehme ich alles so hin, wie es ist. Fick auf leere Versprechen und Vorsätze, die man im Endeffekt wieder vergisst oder bricht. Was dich betrifft, jede Wahl, die du triffst, ist mit Konsequenzen verbunden. Und jeder kann für sich entscheiden, was falsch oder richtig ist. Die Moral ist gesunken. Sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Vorsätze für morgen sind, wie sie ausgesprochen sind, eh wieder gestorben. Sei ehrlich zu dir selbst. Bleib so wie es ist, egal was du versprichst. Bei dir ändert sich nichts. Sei ehrlich. Hast du ehrlich gewissen? Du hast dich selber beschissen. Sei ehrlich. Alles wieder verschieden. Du hast dich wieder bewiesen. Es tut mir leid. Das war das Machermusik-Mixtape mit Z von Blut und Kasse. Gemixt von meiner Wenigkeit, DJ MI. Geht in die Läden und holt euch alle Alben. Macher oder Träumer, 100% Macher. Und das aktuelle Album, Machermodus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir sind raus!